dich fest. Wenn dein Mund von Liebe spricht, bin ich so glücklich, wie es sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Ach, bitte, komm doch in meine Arme. Sag mir, dass du mich liebst. Dir möcht ich im Leben alles geben, wenn du dein Herz mir gibst. Sag dir, Bruder, das mir ins Gesicht, dann werd ich das nur aus begrüßen. Doch sie haben leider nicht die Art, wie er mit Damen spricht. Lassen Sie mich jetzt damit in Ruhe und machen Sie die Augen zu. Fühlen Sie, dass er hier ist? Ja, ich fühl ihn hier ganz nah bei mir. Komm von Liebe spricht, bin ich so glücklich, wie es sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Ach, Jutta, komm doch.